ein bisschen mit dir schwätzte, da wurde mir klar, dass du wirklich so bist, wie mir die Leute immer zu erzählten. Da wurde mir klar, dass du bist, was du bist, was du bist, bist du. Du, du, du, du, du, du. Da wurde mir klar, dass du wirklich so bist, wie mir die Leute immer zu erzählten. Da wurde mir klar, dass du bist, was du bist, was du bist, bist du. Du, du, du, du, du, du. Als ich dich das zweite Mal sah, da war mir schon einiges klar. Lass mich trotzdem so entsetzt. Express. Nehme sie Bargeld, nehme sie keine Schecks, weil dem Chef das nichts gefällt. Trinke sie Sekt, ha, ne, trinke sie Wein. Trinke sie Champagner, toll, Flasche leer, 150 Euro, Flasche voll. Tja, nehme sie Visa, nehme sie Master. Nehme sie American Express. Nehme sie Bargeld. Nehme sie keine Schecks, weil dem Chef das nicht gefällt. Trinke sie Sekt, ha, ne, trinke sie Wein. Trinke sie Champagner.